Ich bin André Holm, bin von der Ausbildung her Sozialwissenschaftler und habe mich vor allen Dingen im Bereich der Stadtsoziologie, Stadtforschung mit verschiedenen Aspekten der Stadtentwicklung, auch von sozialen Bewegungen in den Städten beschäftigt. Bin selber seit vielen Jahren vor allem in Berlin aktiv in allen möglichen sozialen Bewegungen, die einen Stadtbezug haben, in Nachbarschaftsorganisierungen, Mieterorganisationen, Kampagnen gegen Großprojekte. Also da schöpfe ich zum Teil auch aus eigener Erfahrung, wenn ich versuche, die sozialen Bewegungen in den Städten vorzustellen. Das, was ich heute erzählen werde, wird aber nicht so sehr wird kein konkreter Erfahrungsbericht, sondern eher der Versuch, so einen kleinen theoretischen, vielleicht auch historischen Rahmen für städtische Bewegungen vorzustellen. Und ich hoffe, dass wir dann danach vielleicht einfach ins Gespräch kommen. Dazu muss gesagt werden, man hört es mir vielleicht doch an, ich komme nicht aus Erfurt, kenne mich mit den lokalen Gegebenheiten hier nicht wirklich aus, also außer das, was man in der Zeitung lesen kann oder auf irgendwelchen E-Mail-Listen bekommt, und so dass ich also auch gar nicht versuchen werde, theoretische Überlegungen auf eine lokale Situation hier zu übertragen, sondern das ist das, was wir dann in einer gemeinsamen Diskussion zusammen machen können. Die Veranstaltung ist überschrieben mit Right to the City, also Recht auf Stadt, soziale Bewegung in den Städten. Was es mit diesem Recht auf Stadt auf sich hat, versuche ich im Rahmen der Veranstaltung oder im Laufe der Veranstaltung zu klären. Ich werde letztendlich zu 5 Punkten was sagen. Ich werde zuerst dieses Konzept des Rechts auf die Stadt, des Right to the City, vorstellen, weil das zunächst als ein theoretisches Konzept in der kritischen Geografie, kritischen Philosophie in den 60er Jahren Furore gemacht hat und da noch gar keinen konkreten Bezug zu städtischen Bewegungen hatte. Ich werde dann kurz auf die Geschichte von städtischen Protesten eingehen, weil es soll um Protestbewegungen und soziale Bewegungen in den Städten gehen, werde dann versuchen, den Link zu den anderen Veranstaltungen herzustellen, indem ich nochmal die Neuordnung des Städtischen im Neoliberalismus versuche, so ein bisschen zusammenzufassen und Konfliktlinien herauszuarbeiten, und werde dann ein bisschen ausführlicher diese Right to the City Kampagnen, Bewegungen, die es in den USA zumindest in den letzten Jahren gibt, aber Ansätze davon kann man auch in Europa und zum Teil auch hier in Deutschland sehen, vorstellen, um dann so ein paar Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und zu überlegen, so wie können eigentlich Protest- und Widerstandsperspektiven in umkämpften Räumen, wie könnten die aussehen, und ein paar Vorschläge machen. Wenn wir uns mit diesem Konzept Right to the City oder Recht auf Stadt beschäftigen, dann stolpert man über den Namen eines französischen Philosophen, Henri Lefebvre, der aber nicht nur Philosoph, sondern eigentlich auch Politiker, Aktivist, Stadtsoziologe war. Der hat in seinen 90 Jahren Leben 60 dicke Bücher geschrieben, Dutzende Aufsätze, und hat sich mit unglaublich vielen Themen beschäftigt, aber eben auch mit dem Thema der Stadt, des Raumes. Hat in den 70er Jahren die Revolution der Städte, eins von seinen sozusagen wichtigen Büchern in Bezug auf die Stadt, geschrieben, und hat da letztendlich festgestellt oder versucht, aus historischen Linien zusammenzufassen, das Besondere der Stadt im Kapitalismus herauszuarbeiten, und hat gesagt, wir befinden uns eigentlich in einer Phase, wo wir die gesellschaftlichen Bedingungen gar nicht mehr ohne Stadt erklären können. Also alles, was es an gesellschaftlichen Formationen, an Ökonomien, an Reproduktionsbedingungen, an sozialen Kämpfen, an Machtverhältnissen gibt, all das bildet sich in den Städten immer wieder ab. Und man kann es in dieser sozusagen Doppelkodierung einer kapitalistischen Urbanisierung und einer Urbanisierung der kapitalistischen Verhältnisse zusammenfassen, was jetzt erstmal so ein bisschen spröde klingt, aber das ist zum einen ganz konkret die Erfahrung, dass mit der Herausbildung der kapitalistischen Wirtschaftsweise in den einzelnen Ländern so ein bisschen verschieden, im 18., 19. Jahrhundert diese Phase der Industrialisierung sich durchgesetzt hat, und die ist immer mit einem ganz starken Verstädterungsprozess, also dem Urbanisierungsprozess, verbunden gewesen. Also wir können das riesige Wachstum, zumindest der Städte in Europa und in Nordamerika, überhaupt nicht erklären ohne die Herausbildung und Durchsetzung von kapitalistischen Wirtschaftsweisen, von Industriebetrieben, die Tausende und Abertausende von Arbeitskräften gebunden haben und brauchten, die in ihrer Durchsetzung die landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen so ausgedörrt haben, dass das Leben auf dem Land eigentlich die Existenz nicht mehr sichern konnte. Deshalb gab es diese Landflucht in die Stadt. Also das sind Sachen, die wahrscheinlich allen mehr oder weniger bekannt sind oder die man aus Geschichtsbüchern kennt oder aus, weiß nicht, wer gerne bei Marx und Engels nachlesen kann, der kann das in der Lage der englischen Arbeiterklasse bei Engels sozusagen sehr drastisch nachlesen, wie diese Stadtentwicklungsbedingungen aussahen. Und dieser Zustand oder diese Dynamik der Urbanisierung, die hält bis heute an. Also wenn wir uns Statistiken anschauen würden, weltweit, aber auch in Europa, dann fällt auf, dass die Konzentration der Bevölkerung in den großen Städten ein Prozess ist, der scheinbar kein Ende zu finden scheint. Und wir haben, glaube ich, im letzten Jahr weltweit diesen Punkt erreicht, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten wohnt. In Europa ist diese, sozusagen, der Verstädterungsgrad der Bevölkerung bei über 80% inzwischen schon, sodass wir also sagen können, die modernen Gesellschaften sind städtische Gesellschaften. Also das ist so ein bisschen mit diesem Begriff der kapitalistischen Urbanisierung gemeint, und viele Gründe für dieses Bevölkerungswachstum in den Städten liegt halt auch in den sozusagen ökonomischen Verhältnissen, die der Kapitalismus hervorgebracht hat. Der zweite Aspekt, den er anspricht, ist aber die Urbanisierung der kapitalistischen Verhältnisse. Das heißt also, dass er sagt, der Kapitalismus oder die sozusagen kapitalistische Ökonomie bringt nicht nur dieses Städtewachstum hervor, es braucht die Städte auch oder es hat selber einen städtischen Charakter. Und damit ist zum einen gemeint, dass die Orte der kapitalistischen Produktion, dass die Orte der Wirtschaftskreisläufe von wichtigen politischen Entscheidungen alle in den Städten stattfinden, und es meint aber auch, dass die Stadt selber zum Motor der gesellschaftlichen Entwicklung wird, in dem Sinne, dass zum Beispiel große Kapitalströme über Städte organisiert werden, dass das baulich gebundene Kapital eine relativ große Funktion zum Beispiel für den Übergang zu diesem finanzdominierten Wirtschaftssystem hat, wo wir jetzt diese Krisen erleben. Wer sich da erinnert, der weiß, dass die Ausgangspunkte dieser Krise in dem sozusagen amerikanischen Immobilienmarkt gelegen haben. Also auch da ist so ein ganz deutlicher Bezug zu städtischen Prozessen zu sehen. Und wir können, mit Marx gesprochen, so ein bisschen davon ausgehen, dass der Stadt-Land-Widerspruch eigentlich aufgehoben ist. Also es gibt zwar noch pro forma Regionen, die nicht als Städte bezeichnet sind, aber wir haben in Deutschland und in den meisten Teilen Westeuropas zumindest eigentlich keine sozusagen provinziellen Lebensweisen mehr oder so. Also auch die Menschen in den Dörfern sozusagen stehen nicht mehr mit dem ersten Hahnschrei auf, sondern haben sozusagen einen industrialisierten Ablauf ihres Alltags und ihrer Produktionsweisen, und der Lebensstil unterscheidet sich kaum noch von denen in den Städten, was noch vor 100 oder 150 Jahren sozusagen deutlicher Unterschied war. Also das ist sozusagen der eine Gedanke, den er sich gemacht hat und wo er sagt, also wer über die Gesellschaft reden will, der muss letztendlich über die Städte reden. Dann hat er einen Begriff ausgegraben aus einer Diskussion von französischen Marxisten, der als kollektive Konsumption übersetzt werden könnte, und hat gesagt, wir müssten eigentlich mal überlegen, warum oder welche spezielle Funktion die Städte in so einem kapitalistischen System haben, und ist dazu gekommen, dass er gesagt hat, na, es ist nicht der Ort der politischen Macht, also die politische Macht, die organisiert sich nach ihren eigenen Gegebenheiten. Es ist zwar der Ort, aber die spezielle Funktion der Städte ist nicht, die Kultur oder eine Identität zu schaffen, auch wenn das dort stattfindet. Nicht mal die Wirtschaftsweise ist ausschließlich sozusagen an städtische Orte gebunden, und sagt letztendlich, die Funktion, die die Städte für die Gesellschaften haben, ist die Funktion, Reproduktionsfunktion bereitzustellen. Also hier wird gewohnt, hier wird eingekauft, hier wird gegessen, hier wird gelebt, hier wird seine Freizeit gestaltet. All dies sind Funktionen, die im Städtischen stattfinden. Und er hat für diese vielen Funktionen diesen Begriff der kollektiven Konsumption gebildet, hat gesagt, also die Städte funktionieren eigentlich nur, oder die Gesellschaft funktioniert eigentlich nur, weil die Städte diese riesigen Versorgungsleistungen organisieren. Die organisieren, dass die Leute, die in den Fabriken oder in den Büros arbeiten, dass die da wohnen können. In den Städten ist organisiert, dass die alle mit Strom und Wasser und was sie sonst so brauchen, versorgt werden. Die organisieren, also in den Städten wird organisiert, dass es Transportwege und so weiter gibt. Also all dies ist unter so einem Begriff der kollektiven Konsumtion zusammengefasst. Dazu aber auch eine Vorstellung von Versorgungsleistung, von Sozialsystemen, die in der Regel, also auch in der Geschichte der Sozialsysteme, ja an städtische Einrichtungen gekoppelt sind. Und nachdem er sich sozusagen diese eher abstrakten Gedanken gemacht hat, hat er gesagt, wenn wir das zusammenfassen, dann ist die Stadt eigentlich an der kapitalistischen Gesellschaft das Versprechen auf Teilhabe am Wohlstand, das ist das Versprechen auf eine Verteilung der gesellschaftlichen Reichtümer. All dies findet in dieser Sphäre der kollektiven Konsumtion, wie er es bezeichnet hat, statt. Und wenn das so ist, dann findet er, also Henri Lefebvre, gibt es ein Recht auf Stadt für alle. Also alle müsst, also sozusagen die kapitalistische Gesellschaft müsste es eigentlich zur Verfügung stellen, dass alle an diesen Formen der kollektiven Konsumtion teilhaben können, dass alle dieses Glücksversprechen der Stadt für sich aufnehmen können, und hat daraus eben diesen Begriff des Rechts auf Stadt formuliert, und das ist verbunden eben mit einer Forderung nach Teilhabe. Das heißt, dass letztendlich die Umverteilungsfragen einer Gesellschaft, also wie wird der gesellschaftliche Reichtum verteilt zwischen denen, die weniger und denen, die mehr haben, wie kann da eine Umverteilung stattfinden, und zweitens ist aber auch schon der Aspekt des Nichtausschlusses da drin enthalten, was in den vorherigen Veranstaltungen, wenn Volker und Erik über diese neuen Sicherheitspolitiken gesprochen haben, da geht es ja immer um Ausschluss und um einen sozusagen die Schaffung von homogenen Räumen, die nur bestimmten Gruppen der Stadt zur Verfügung stellen. Und diese Sachen, die hat er eben schon Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre mit diesem Begriff sozusagen des Rechts auf die Stadt formuliert. Und das ist damals eben eigentlich eher in so theoretischen Debatten stehen geblieben. Also da waren sich dann die Marxisten und Postmarxisten in der Stadtforschung einig, dass es dieses Recht auf Stadt irgendwie geben müsste und dass man darüber reden soll. Aber das hat nie Eingang gefunden in eine praktische Bewegung, jedenfalls nicht als Begriff. Und wir werden aber im Laufe der Veranstaltung kennenlernen, also warum dieses Recht auf Stadt im Moment sozusagen so attraktiv auch für ganz konkrete Bewegungen geworden ist. Wenn wir uns mit städtischen Protesten auseinandersetzen, dann kann man relativ weit in die Geschichte zurückgehen. Im Radio frei heute Morgen wurde ich gefragt, was denn das Besondere daran sei. Würde es nicht schon seit der Antike Kämpfe in Städten geben? Klar, also diese umkämpften Räume, die gab es immer, und die politischen Machtzentren waren lange Zeit in den Städten konzentriert, und insofern waren die Städte immer die Orte der Machtwechsel. Aber tatsächlich zum gesellschaftlichen Gegenstand sind die Städte erst mit dieser Industrialisierungsphase der sozusagen Herausbildung kapitalistischer Gesellschaftsformen geworden. Und seitdem es diese Konzentrationsprozesse, Urbanisierungsprozesse gibt, haben eben auch Proteste in der Stadt stattgefunden, wo ich hier drei mal so ein bisschen stellvertretend herausgesucht habe, weil wir an denen das eine oder andere Interessante vielleicht lernen können. Da steht jetzt dieser Begriff der Hungerrevolten, das ist also im 18., 19. Jahrhundert, also gerade in diesen ersten Phasen der Herausbildung der Städte und der ersten Industriegebiete in Europa, die ja begleitet waren. Also bei Marx heißt es immer so, das ist diese Phase der ursprünglichen Akkumulation, die ja damit, also davon begleitet war, dass die sozusagen landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen so sehr eingeschränkt und durch die sozusagen neuen Marktregeln und Eigentumsrechte eingeschränkt wurden, dass sich das Leben auf dem Land nicht mehr gelohnt hat, deshalb viele in die Städte getrieben wurden, und da aber eben noch nicht dieses Glücksversprechen der Stadt, davon war da noch wenig zu sehen in diesen ersten Phasen der kapitalistischen Stadtentwicklung, und es gab Hungerrevolten, unter dem Begriff der Hungerrevolten werden eigentlich so eine ganze Reihe von Aufständen und Protesten, die in dieser frühen Urbanisierungsphase fast überall stattgefunden haben. Also da gibt es große Studien und regalweise Bibliotheksmaterialien zu, dass das fast überall stattgefunden hat. Das waren spontane Proteste, die ausgebrochen sind, wenn der Mehlpreis in die Höhe gegangen ist oder Proteste, die sich an anderen ganz konkreten Versorgungsfragen hochgezogen haben, stellvertretend sozusagen für diese Beschreibung von diesen frühen Protesten in der Stadt, will ich euch einen Gedanken von Edward P. Thompson vorstellen. Das ist ein britischer Sozialhistoriker, der versucht hat, ganz bewusst eine Geschichte von unten zu schreiben, also der sich, wie viele kritische Historiker, darüber beschwert und aufgeregt hat, dass die Geschichte immer die Geschichte der Sieger und der Könige, Grafen und sozusagen politischen Hauptakteure ist, und hat gesagt, wir müssen eigentlich, wenn wir verstehen wollen, wie Geschichte funktioniert, wie gesellschaftliche Auseinandersetzungen funktionieren, dann müssen wir gucken, wie die einfachen Menschen das gemacht haben. Und er hat so ein Buch geschrieben, The Making of the English Working Class, also die Entstehung der englischen Arbeiterklasse. Die gibt es sicher auch in Erfurt in vielen Bibliotheken oder in dem einen oder anderen Bücherschrank. Und das ist eine Beschreibung dieses Urbanisierungsprozesses im 18., 19. Jahrhundert. Und er kommt da eigentlich zu dem Schluss, dass er sagt, also dieser Verstädterungsprozess, der ist durchgehend von Unruhen begleitet gewesen. Also er hat da sehr akribische Fleißarbeit gemacht und die Orte und Zeiten dieser Aufstände aus irgendwelchen Archiven zusammengeschrieben und sagt so, das waren meistens so Empörungen über unerträgliche Lebensverhältnisse. Also er nennt das die Rebellion des Bauches. Deshalb auch diese sozusagen Zusammenfassung unter dem Begriff der Hungerrevolte. Und hat einen relativ schlauen Gedanken damit verbunden, weil er gesagt hat, so, wir müssen mal rauskriegen, was war eigentlich der Motor von diesen Protesten, wie hat das funktioniert, und er hat dann festgestellt, ja, diese Proteste gegen diese ursprüngliche Akkumulation oder über diese Durchsetzung der kapitalistischen Verhältnisse, die können wir eigentlich nur erklären, wenn wir die Legitimationsvorstellung der damaligen Akteure versuchen zu beschreiben. Also und hat gesagt, so, es ging denen nicht nur darum, dass sie nichts zu essen hatten und sich irgendwo ein Brot holen wollten, sondern es ging denen darum, dass die ein tiefes Unrechtsbewusstsein dafür hatten, dass es ungerecht ist, dass das Mehl jetzt plötzlich teuer ist, obwohl Generationen in ihren Familien das Mehl immer zum selben Preis bekommen haben können. Und sagt dann sehr schön, in fast jeder Aktion der Volksmenge im 18. Jahrhundert können wir diese Legitimationsvorstellung entdecken. Und sagt dann, dass die erste Generation der mobilisierten Proletarier, so bezeichnet er diese Gruppe, das Sozialrecht der Dorfgemeinschaften nicht vergessen hatten. Das heißt also, die hatten sozusagen noch diese Versorgungsbezüge, wo man sich sozusagen auch die kargen Ernten letztendlich so geteilt hat, dass niemand verhungern muss. Diese Vorstellung, die haben die noch sozusagen im Hinterkopf gehabt und haben gesagt, also und fasst das so zusammen, die hatten sozusagen drei Ebenen so eines kritischen Bewusstseins, nämlich einerseits das Bewusstsein, dass sie traditionelle Rechte und Gebräuche verteidigen, also dass sie sich sozusagen an diese Sozialrecht der Dorfgemeinschaften erinnern. Sie hatten zweitens das Bewusstsein, wenn es diesen Aufruhr gab, dass sie auf eine breite Zustimmung des Gemeinwesens treffen, also dass sie sozusagen nicht unrecht handeln, sondern dass, also obwohl natürlich also so eine Revolte und weiß nicht, das Anzünden einer Mühle oder das Stürmen eines Marktes oder die Plünderung sozusagen den Legalitätsprinzipien natürlich widersprach, aber trotzdem hatten die kein Unrechtbewusstsein, hat er herausgefunden. Und drittens hat er auch festgestellt, dass diese Freiräume durch die Obrigkeit zum Teil eben auch gewährt und bekräftigt wurden. Also dass sich die neuen Herrschaftsverhältnisse nicht getraut haben, sozusagen die Linien zu diesem Traditionsdenken völlig abzuschneiden. Und er hat sozusagen diese spezielle Moral in den Aufständen, die er da beschreibt, als eine moralische Ökonomie bezeichnet. Also eine, die sich daran festmacht, dass man ein Rechtsbewusstsein dafür hat, dass das richtig ist, was man tut, dass man eine bestimmte Ordnungsvorstellung, nämlich die des alten Sozialgefüges, wieder durchsetzen wollte, und definiert diese moralische Ökonomie als eine geschlossene, traditionsbestimmte Auffassung von sozialen Normen und Verpflichtungen und angemessenen wirtschaftlichen Funktionen. Das heißt, das stand also ganz deutlich oder sehr schroff im Gegensatz zu sozusagen den Funktionsweisen der sich durchsetzenden kapitalistischen Gesellschaft, die ja auf Rationalität, auf Marktprinzipien und so weiter gesetzt hat. Wenn wir Thompson so ein bisschen weiter folgen in seiner Analyse von diesen Protesten, dann stellt er dann fest, dass die Aktionen, die er da beobachtet hat, eben gar nicht so sehr dem Versorgungszweck an sich dienten, also auch wenn so eine Plünderung stattfand, sondern er sagt, diese Aktionen, die waren eigentlich Versuche der Einschüchterung der sozusagen jeweils Herrschenden oder jeweils ungerecht Handelnden, die da identifiziert wurden und dienten eigentlich zur Wiederherstellung dieser moralischen Ordnung, die die Akteure mit sich getragen haben. Zitat aus seinem Buch, Männer und Frauen, die dem Verhungern nahe waren, griffen Mühlen und Kornspeicher an, nicht etwa um Nahrungsmittel zu stehlen, sondern um die Besitzer zu strafen. Also das ist sozusagen ein Ergebnis von seiner Studie. Und weiter heißt es in seinem Text, die Armen wussten, dass der einzige Weg, die Reichen zum Nachgeben zu bringen, darin bestand, ihnen den Arm umzudrehen. Also so, das ist dieser Kern der sozusagen moralischen Ökonomie, die von anderen ja, historischen Protestforscherinnen und Forschern sozusagen auch aufgegriffen wurde, also auch Karin Hausen, eine sozusagen deutsche Sozialhistorikerin, die hat diese sozialen Proteste auch zusammengefasst und hat gesagt, das waren eben illegale Mittel und Wege, um kollektiv erkannte Interessen gegenüber den herrschenden und privilegierten Gruppen anzumelden oder durchzusetzen. Also das heißt, das ist auch keine sozusagen Einzelmeinung, die er da beschreibt. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil man sagen späterhin oder auch für aktuelle Diskussionen überlegen muss, wie könnte eigentlich so eine moralische Ökonomie von heute aussehen. Also wir leben ja in Zeiten, an denen sich Sozialgesetze und Wohlfahrtsversprechen, die lange Zeit galten, weggebrochen sind und wo wir ja an vielen Stellen merken, dass wir sehr unzufrieden damit sind. Also jeder Einzelne, aber eben auch in so einem kollektiven Diskussionsprozess stößt man da an Grenzen und denkt, das kann doch einfach nicht wahr sein, was die hier mit uns machen. Also so, das ist so ein bisschen sozusagen den Gedanken, den wir von diesen frühen Hungerrevolten sozusagen mitnehmen sollten. Also da müssen wir jetzt nicht die nächsten Plünderungen bereden, sondern wir sollten uns sozusagen Gedanken darüber machen, ob sowas wie eine moralische Ökonomie heute geben kann. Einen zweiten Aspekt zu den Hungerrevolten wollte ich noch vorstellen von Eric Hobsbawm, auch ein Sozialhistoriker, der hat 1977 ein Buch geschrieben, das heißt Revolte und Revolution und hat sich damit beschäftigt, wie Aufstände, gesellschaftliche Umbrüche eigentlich organisiert werden, wie die stattfinden und hat dort festgestellt, dass Großstädte perfekte Orte des Aufstands sind. Also und das hat mich als sozusagen jemand, der sich mit Städten beschäftigt, sozusagen interessiert und hat dann, also habe das dann sehr interessiert gelesen. Er hat gesagt, also in diesem deshalb die Orte des Aufstands, weil zum einen das Orte sind, an denen die Armen dicht beieinander wohnen. Also das heißt, also das ist dann später auch in den in der Organisation der Arbeiterbewegung aufgegriffen worden, dass die irgendwann festgestellt haben, es ist gar nicht so sinnvoll, sich nur in den Betrieben zu organisieren, sondern die Stadtteile selber könnten eigentlich auch sozusagen das Organisationsmuster sein. Also da gab es in den 20er Jahren eine große Diskussion in der KPD beispielsweise, also nach welchen sozusagen Ortsprinzipien sich die Partei organisieren wollte. Und gleichzeitig, sagt Hobsbawm aber, und das ist das Schöne an den Städten, sind sie in der Regel auch der Sitz der Macht. Also das heißt, man hat die gesamte gesellschaftliche Spannung, die so eine kapitalistische Gesellschaft ausmacht, an einem Ort konzentriert. Und wenn man das ein bisschen abstrakter sagt, dann sagt Hobsbawm, die Großstädte, die bieten eigentlich hervorragende Voraussetzungen für die Mobilisierungsfähigkeit. Also da sind viele Leute, die sind konzentriert in den noch nicht ganz so großen Städten. Da gibt es kurze Wege, die man gut erreichen kann. Es gibt gerade in hochsegregierten, sozial polarisierten Gesellschaften, wie wir sie hier ja jedenfalls im 18. und 19. Jahrhundert lange Zeit beobachtet haben, sehr homogene Erfahrungswelten, also wo man, also die Reichen haben halt im einen Teil der Stadt und die Armen im anderen Teil der Stadt gewohnt und man konnte sozusagen davon ausgehen, dass die Nachbarn ungefähr dieselben Probleme und Einstellungen zu vielen Alltagsproblemen haben, also diese homogenen Erfahrungswelten waren wichtig dabei. Und außerdem sagt er, war es total praktisch, für Aufstands- und Protestsituationen selber, weil es immer diese zentralen Orte gab. Also in jeder Stadt kennt man die 2, 3 Stellen, wo die Demonstration dann hinzugehen hat oder wo sich der, ja, wo sich der Pöbel sammelt, wenn er den Herrschenden die Meinung sagen will. Und die andere Seite neben der Mobilisierungsfähigkeit ist eben diese Wirksamkeit, also dass man zentrale Infrastrukturen, den Sitz der Regierung, teilweise die Viertel mit den Besitzern der Fabriken sozusagen auch in erreichbarer Umgebung hatte. Gleichzeitig aber, und das ist dabei sozusagen der wahrscheinlich wichtigste Punkt, sagt Erik Hobsbawm aber auch, Revolutionen entstehen aber aus einer politischen Situation und nicht, weil sich ein paar Städte von ihrer Struktur her gut für den Aufstand eignen. Also er führt sozusagen so ein sehr raumbezogenes Argument zunächst ein und sagt dann aber, das ist letztendlich aber nur eine Rahmenbedingung. Dann kommen wir zu dem Punkt der Wohnungskämpfe in den 19. und 20. Jahrhunderts. Die haben nämlich ein bisschen eine andere Logik. Ich hatte schon beschrieben, dass in diesem Urbanisierungsprozess sozusagen sehr schäbige, schlechte, unter hygienischen Gesichtspunkten katastrophale Wohnen- und Lebensbedingungen sich in den Städten durchsetzen. Und das führte dazu, dass der Kampf um angemessene Wohnverhältnisse und eine angemessene Wohnungsversorgung eigentlich sehr früh auf der Agenda von politischen Bewegungen standen, dass aber auch aus bürgerlichen, philanthropischen Kreisen Versuche gestartet worden, dieses Elend zu mildern, sodass sich also rund um das Wohnungsthema städtische Lebensverhältnisse verbessert werden könnten. Man kann sagen, also dass die Wohnungsversorgung ein ganz zentrales, umkämpftes Feld in den Städten gewesen ist. Und wir sehen da schon, dass es einen Wechsel gibt von den Hungerrevolten zu diesen Wohnungskämpfen in Bezug auf die Stadt, weil in diesen ersten Phasen, da kann man sehr deutlich sagen, die Stadt war der Ort, an dem diese Auseinandersetzungen und soziale Kämpfe stattgefunden haben. Und schon sozusagen im ausgehenden 19. Jahrhundert und erst recht im 20. Jahrhundert wird die Stadt zum Thema, zum Gegenstand. Ja? Also das ist eine scheinbar kleine Verschiebung, aber das ist eine Verschiebung, die uns interessieren sollte. Und diese Wohnungskämpfe hatten ganz verschiedene Formen. Also die waren nicht nur als Aufstand und spontane Aufruhr organisiert oder Unruhe, sondern es gab Proteste gegen Mietwucher und Räumungskrawalle in vielen Städten. Aber es gab eben später, als es dann sowas wie ein Mietrecht erkämpft wurde, Versuch, in ganzen Stadtteilen von größeren Städten Mietstreikkampagnen erfolgreich zu gestalten. Es gab gleichzeitig immer Versuche, eine öffentliche Regulierung des Wohnungsmarktes und eine Etablierung marktferner Versorgungsmechanismen durchzusetzen. Das ist was hier in Deutschland so in den 20er Jahren oder nach dem Ersten Weltkrieg ganz massiv eingeführt wurde, also dass der Staat oder auch die Kommunen selber über Zwangsbewirtschaftung, Mietpreisbindung, Fördermittel, Gemeindewohnungsbau versucht haben, da einzugreifen. Also das sind alles Ergebnisse von diesen Auseinandersetzungen. Und wir können also neben diesem Wechsel von die Stadt als Ort zur Stadt als Gegenstand auch schon so eine erste Institutionalisierungstendenz von städtischen Protesten ausmachen. Also die werden halt in Gesetzen, in Verordnungen, Baurecht war ein ganz wichtiger Meilenstein da drin, im Aufbau verschiedener Institutionen, Wohnungsbaugesellschaften oder die Etablierung eines genossenschaftlichen Versorgungssektors im Wohnungsbereich. Also all diese Aspekte spielen dabei eine Rolle und wir machen dann sozusagen einen Riesenschritt hin zu diesen sozialen oder städtischen Bewegungen, die in der Literatur eben als Social Urban Movements uns häufig begegnen. Und die sind eigentlich im Zuge der 68er-Bewegung aufgekommen und waren ein erster Versuch. Also man kann diese Wohnungskämpfe als sozusagen frühe Phase der Etablierung von so Wohlfahrtssystemen aussehen. Also all das, was ich eben für die Wohnungsversorgung beschrieben habe, könnte man im Gesundheitswesen, im Versicherungswesen, Renten, Arbeitslosenversicherung sozusagen so ähnlich übertragen. Also das war diese Zeit, an dem der Staat öffentliche Verantwortung in großem Maße übernommen hat. Und die 68er-Bewegung weltweit also in den kapitalistischen Gesellschaften, die hat so ein erstes Unbehagen sozusagen zu diesem staatlichen Versorgungssystem, aber formuliert, es war ein großes Thema des Teilhabens, des sozusagen Mitbestimmenwollens über Stadtentwicklungsprozesse, über Baupläne in den Städten, also dass das die Zeit war, an dem große Bewegungen entstanden sind, die gegen von oben herab geplante Abrisspläne protestiert haben, die gesagt haben, wir wollen unsere Stadt selber mitbestimmen, und gleichzeitig aber auch eine Zeit, an der Ende der 60er Jahre und in den 70er Jahren dann verstärkt sozusagen die ersten Krisenerscheinungen der Wohlfahrtsgesellschaften aufgebrochen sind. Also es gab dann steigende Arbeitslosigkeitszahlen in vielen Ländern, es gab eine Zunahme des klassischen Problems von Armut, und diesen Themen haben sich die sozialen städtischen Bewegungen dann aufgegriffen, diese Themen, und haben versucht, die mit den Forderungen nach einer politischen oder kulturellen Selbstbestimmung zu verbinden. Und weil uns das so ein bisschen schon in die Jetztzeit führt, will ich von diesen städtischen sozialen Bewegungen noch so drei kleine Phasen so ein bisschen vorstellen. Die erste habe ich gerade schon benannt. Das war also die Phase, die auf diese erste Krise des Fordismus oder der Wohlfahrtsgesellschaften reagiert hat, die einerseits soziale Fragen wieder in den Mittelpunkt gestellt haben, die also lange Zeit in diesen sozusagen institutionalisierten Sozialarrangements eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Gleichzeitig war es eben diese Zeit, an der so emanzipative Bewegungen entstanden sind. Und wenn man Forderungen versucht zusammenzufassen aus der Zeit, dann waren das zum einen so diese Forderungen der Sponti-Bewegung, die es fast überall gab, also dieses Wir wollen alles, sozusagen, also das Glücksversprechen der Stadt zu sagen, auf die Spitze treiben. In den Großstädten der USA gab es eher Vorstellungen der Community Control, also Ideen, die gesagt haben, also die Nachbarschaft selber soll die Kontrolle darüber bekommen, was in ihrer Nachbarschaft entsteht. Und drittes Thema war eben dieser uneingeschränkte Zugang zu den Wohlfahrtsleistungen. Also das hatte ich ja beschrieben, da sind in dieser Krise des Fordismus sozusagen die ersten aus diesen Leistungen herausgefallen. Und das waren so Themen, die dann in der aktiven Bewegung beschrieben wurde oder aufgegriffen wurden. Dann in den 80er Jahren oder Ende der 80er Jahre gibt es mit der Regierung Reagan in den USA und sozusagen folgend von der Wahl von Margaret Thatcher in Großbritannien diesen Übergang zum Neoliberalismus, der hier sozusagen in zwei Phasen beschrieben wird, also einerseits als so eine Art Rollback-Neoliberalismus, als einer, der vor allen Dingen im Kern darauf gezielt war, ganz viele von diesen Sozialleistungen in den Städten und in den Gesellschaften abzubauen und im Markt Gesetze, Marktlogiken durchzusetzen. Und das hat zu einer Veränderung der Protestbewegung auch geführt. Also zum einen haben sich viele Bewegungen darauf konzentriert, dieses Rollback zurückzuhalten und zu sagen, das ist jetzt aber eine Gesetzgebung, der wir nicht zustimmen, oder wir wollen nicht, dass alle Wohnungen verkauft werden, wie es ja in Großbritannien in den 80er Jahren stattgefunden hat, wo die sozusagen kommunalen Wohnungen verkauft würden. Und gleichzeitig verändert sich aber im Vergleich zu den 60er, 70er Jahren das Verhältnis zu den Kommunen oder zu den kommunalen Administrationen. Also in den Studien wird häufig gesagt, es war so dieser Übergang vom Protest zum Programm. Also das heißt, es gab Ideen zu sagen, wie kann auf kommunaler Ebene so ein Stück vom Wohlfahrtsstaat noch gerettet werden. Also weil diese Durchsetzung des Neoliberalismus, die ist zunächst vor allen Dingen in nationalen Programmen oder in nationalstaatlichen Programmen sichtbar geworden. Also da wurden Gesetze ergeben und die Kommunalverwaltung in ganz vielen Städten oder auch die Stadtregierung, die waren damit in der Regel gar nicht so sehr einverstanden. Also die waren sozusagen auch widerständisch bis vielleicht auch manchmal nur einfach zu phlegmatisch, um aus ihren sozusagen lang antrainierten Routinen herauszukommen. Und in einzelnen Aspekten dieser Bewegung in den 80er Jahren kehrt sich eben das Verhältnis zum Lokalstaat um. In den 60er, 70er Jahren waren es immer die spießigen Gegner, die unsere Freiräume nicht zulassen. Und in den 80er Jahren hat man dann diesen Übergang, dass die Kommunalverwaltung, der Lokalstaat eher zum Partner wird. Also dass sich auch große Teile dieser städtischen Bewegung selber institutionalisiert haben, dass die selber Teil von Arrangements werden, in denen bestimmte sozusagen Freiräume oder Versorgungsleistungen noch aufrecht erhalten werden. Und es ist auch die Zeit, in der sich die vorher relativ einheitlichen sozialen Bewegungen in den Städten sozusagen so klassisch aufspalten, also nämlich in die, die relativ integriert sind, die vielleicht auch versuchen, zusammen mit dem Lokalstaat ihre eigenen Interessen gut durchsetzen zu können, und gleichzeitig hat man aber auch diese Effekte der Radikalisierung, die zum Teil in Deutschland relativ deutlich so in Hausbesetzerbewegungen dann sichtbar geworden sind, die ja relativ deutlich gesagt haben, also wir wollen euren ganzen Kompromiss nicht haben, wir wollen sozusagen unser eigenes Leben führen, und man könnte also da so ein sozusagen Zusammenschrumpfen von Bewegungsparolen auf dieses entweder mitmachen und Teil des Lokalstaats werden oder eben zur Forderung, das ist unser Haus, und also wo die sozusagen eine Nischenpolitik entsteht, was letztendlich in beiden Fällen, das werde ich jetzt aber nicht weiter ausführen, sozusagen Wege waren, die den sozialen Bewegungen in den Städten ihre gesellschaftliche Relevanz sozusagen abgeschnitten haben, oder also durch diese sozusagen Einengung auf diese zwei verschiedene Wege, also haben die ihre Relevanz für gesellschaftliche Auseinandersetzung verloren. Dann gibt es seit den 90er Jahren eine sozusagen Phase, die man als Rollout-Neoliberalismus bezeichnen könnte, und das ist ein bisschen unterschiedlich in der Literatur. Das wird zum Teil beschrieben als sozusagen die erste Krisenreaktion auf diese Rollback-Maßnahmen in den frühen Phasen der neoliberalen Transformation, also dass sozusagen irgendwann auch die Regierung oder wer auch immer gemerkt hat, dass es so ganz ohne Sozialsysteme sich die Gesellschaft nicht organisieren lässt, dass man da was Neues etablieren muss. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch sozusagen Überlegungen, die diesen Rollout, also dieses sozusagen Neugestalten von Regierungsformen als sozusagen eine sehr gezielte Variante des Regierens bezeichnen. Für Deutschland wäre so ein ganz entscheidender Punkt diese Agenda 2010, die da beschrieben wurde, also das Fordern und Fördern, also die sozusagen völlig anderes Verständnis von Sozialstaatlichkeit, von Wohlfahrtszugängen, von Wohlfahrt insgesamt produziert. Diese Phase seit den 90er Jahren ist zum Teil relativ stark davon geprägt, dass so frühere Forderungen von sozialen Bewegungen plötzlich aufgegriffen werden und sich aber eben in so einem neoliberalen Gewand kleiden. Erinnert sei an diese frühen Forderungen in den 60er, 70er Jahren, zu sagen, wir wollen uns beteiligen, wir wollen mitmachen, wir wollen sozusagen etablierte, oder wir wollen Formen der Bürgerbeteiligung etablieren, die damals in der Regel ja an den relativ statischen Verwaltungshandeln gescheitert sind. Und in den 90er Jahren wird es aber plötzlich zum Regierungsprogramm, dass es Quartiersmanagements gibt, dass es Nachbarschaftsorganisationen gibt, die dazu da sind, die sozialen Folgen der neoliberalen Umstrukturierung zu kitten oder aufzufangen, also dass man diesen Übergang, in der Literatur heißt es häufig, zum Governance-Handeln hat, also wo letztendlich die Regierten selber zu Partnern des Regierens werden, indem sie zwar mitmachen dürfen, aber wenn man sich das genauer anschaut, sozusagen immer nur in so Spielräumen, die letztendlich keine größeren Veränderungen zulassen. Und gleichzeitig mit diesen Veränderungen hat es aber auch so einen kleinen Boom an sozusagen neuen städtischen Bewegungen gegeben. Das sind zum Teil also ganz deutlich so Anti-Aufwertungs- Kampagnen, also die sich gegen Gentrifizierungsprozesse, Aufwertungs-, Sanierungs-, Modernisierungsarbeiten gerichtet haben, weil die immer mit steigenden Mieten und einer Verdrängung der ursprünglichen Bevölkerung verbunden waren. Es sind ein Wiederaufgreifen von Kämpfen um Teilhabe an der Stadt, also vor allen Dingen von marginalisierten Gruppen. Das ist ein ganz typisches Element von den sozialen Bewegungen, wie wir sie seit den 90ern kennen, die vielleicht in so Formen von Innenstadtaktionstagen oder Reclaim the Street Partys deutlich werden, die hier in Deutschland, aber könnte man da auch drunter fassen, die Proteste gegen die Residenzpflicht, der ja die Asylbewerber sozusagen, die denen auferlegt wurde, also die ja alles auch Forderungen sind, die an dieses ganz traditionelle oder an dieses alte Konzept vom Recht auf die Stadt, vom Recht auf Teilhabe, vom Recht auf Nichtausschluss angreifen. Und eine dritte Ebene in diesem Rollout-Neoliberalismus und den Kämpfen dagegen ist, was auch eine sehr neue sozusagen Qualität ist, dass sich diese städtischen und lokalen Kämpfe zunehmend verbinden mit einer Globalisierungskritik. Also wenn man auf die Akteure guckt, dann sind das häufig dieselben Gruppen, die auch sich zu großen Wirtschaftsgipfeln oder zum G8-Treffen mobilisieren, die in den Städten sozusagen diese Kämpfe um Wiederaneignung führen. Und das hat natürlich einen Hintergrund, nämlich dass städtische Entwicklungsprozesse also seit den 90er Jahren spätestens ganz stark eben in so einem internationalen und globalisierten Kontext zu begreifen sind. Also wenn wir uns Finanzströme anschauen oder wenn wir uns anschauen, was für Politikmodelle werden übernommen, da reisen dann New Yorker Polizeipräsidenten durch die halbe Welt und erklären den Polizeipräsidenten in anderen Städten Programme wie Zero Tolerance oder Broken Windows, also Programme, die, ob die da nun geklappt haben oder nicht, aber die sozusagen lokal in New York entwickelt wurden, dann plötzlich zu so einem Role Model für das Polizeiarbeiten in anderen Städten werden wollen, also auf der Welt oder dieses Versuch, also dieses der Versuch, so Großereignisse, internationale Großereignisse zu kopieren in den Metropolen, das könnte man alles unter diesem Stichwort sozusagen der Globalisierung der Stadtentwicklungsbedingungen zusammenfassen. Und genau in dieser Schnittmenge entstehen dann auch diese Forderungen nach einem Recht auf Stadt. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen, also diese Globalisierung der Stadtentwicklung, um die sozusagen aktuellen Tendenzen so ein bisschen aufzugreifen, die da an zweiter Stelle genannt sind. Da hatte ich jetzt hier noch die Fondisierung, also die sozusagen zunehmende Relevanz von internationalen Finanzinvestitionen, um Stadtentwicklung überhaupt verstehen zu können. In Deutschland wäre ein so ein Aspekt die Privatisierung von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die fast ausschließlich an internationale Finanzakteure gegangen ist, aber auch wenn wir an größere Bauprojekte oder Ähnliches denken, dann werden die ja in der Regel nicht mehr von den Städten selber finanziert und dann werden die auch nicht von klassischen Bauunternehmen finanziert, sondern die Geldgeber sind in der Regel mit diesem internationalen Kapitalkreislauf verbunden. Ein zweiter Punkt, der hier jetzt als erstes steht, sind so Übergänge zur unternehmerischen Stadtpolitik. Da weiß ich nicht, wie weit Volker da schon darauf eingegangen ist. Das wären Punkte, wo Städte und vielleicht passt da auch so ein bisschen die aktuelle Entwicklung in Erfurt mit herein und dieses Ausrichten nach sozusagen den vermeintlichen Interessen von Touristenströmen, dass man unter unternehmerischer Stadtpolitik Stadtpolitiken zusammenfasst, die die Stadt selber wie eben Unternehmen in der freien Wirtschaft in so eine scheinbare Konkurrenz zu anderen Städten setzen. Also dass Städte in Konkurrenz zu anderen Städten stehen und sagen, also wir wollen der Universitätsstandort sein, wir wollen der Verwaltungsstandort sein, wir wollen die beste und größte Messe haben, wir konkurrieren mit anderen Städten um die Unternehmensansiedlung. Und in diesem sozusagen Konkurrenzdenken, in so einem interurbanen Wettbewerb oder in diesem scheinbaren Konkurrenzdenken, da findet häufig eine Entwicklung statt, dass man Also dass statt Entwicklungspolitik vorrangig darin entsteht, eben die Interessen dieser umworbenen Gruppe oder des umworbenen Events stärker zu fördern als zum Beispiel die sozialen Probleme der bereits in den Stadtwohnenden. Also wenn wir uns im Wettbewerb um junge, gebildete, steuerzahlungsfähige Anwohner befinden, dann überlegt sich die Stadt, wie kann man denen sozusagen die Stadt attraktiv gestalten, und im gleichen Maße werden halt Aktivitäten vernachlässigt, die sich darum kümmern, wie kann ich die Jugendlichen, die hier vor Ort sind, mit noch besseren Bildungsangeboten versorgen, beispielsweise jetzt sehr schematisch dargestellt, aber das ist das ein Aspekt, der in diesen unternehmerischen Stadtpolitiken beschrieben wird. Ein zweiter Punkt, unternehmerische Stadt ist sowas wie die Ökonomisierung oder Verbetriebswirtschaftlichung des städtischen Handelns, was auch sozusagen immer wieder ein Protestthema dann wird. Auch da ist sozusagen diese Analogie zum freien Wirtschaftsunternehmen da, also dass Stadt, Sozial-, Bildungsverwaltung, Kulturverwaltung, die sollen jetzt plötzlich schwarze Zahlen schreiben. Ja, das ist ja, also traditionell würde man sagen, es gibt diese Trennung ins Feld der Ökonomie und Feld der Politik und Kultur, und eigentlich ist allen klar, dass Kultur anders funktioniert oder dass Bildung anders funktioniert als ein Wirtschaftsunternehmen. Und trotzdem haben wir einen Haufen gesetzliche Veränderungen und Vorlagen, interne Verwaltungsmodernisierungsvorschriften in allen Bundesländern, in allen Kommunen, die dazu führen, dass wir diese Ökonomisierung haben und dass uns dann die Stadtoberen ja in schöner Regelmäßigkeit auch sagen, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. So, und da ist die alte politische Frage, was will ich in der Stadt und für wen will ich das, die wird sozusagen hinter solchen ökonomischen Zwängen dann versteckt. Also das ist der zweite Aspekt von dieser unternehmerischen Stadtpolitik. Und dann gibt es in der Diskussion immer noch einen dritten, der an so einem, naja, eher philosophischen Begriff des Unternehmertums, das geht auf Schumpeter zurück, so ein alter Philosoph und Ökonom, der gesagt hat, so der Unternehmer unterscheidet sich vom Kapitaleigner oder vom Kapitalisten in so einer kapitalistischen Gesellschaft dadurch, dass er selber gar kein Geld hat, sondern eben eher wie so ein Steuermann auf dem großen Industrietanker, das sind so die Bilder, die er malt, also die Richtung vorgibt und den ganzen Laden lenkt mit ganz kreativen Ideen, und sozusagen Innovation ist dabei ein wichtiger Ansatz, und Städte versuchen genau das zu kopieren. Die gehen dann immer davon aus, also wir haben ja kein Geld mehr, unsere Kassen sind knapp und wir müssen jetzt unternehmerisch im Sinne von diesem kreativen, innovativen Handeln damit umgehen. In der konkreten Praxis sieht es dann häufig so aus, dass diese berühmten Public-Private Partnerships, also privat-öffentliche Partnerschaften, eine große Rolle sind, wo alle Analysen eigentlich immer sagen, die öffentliche Hand verliert dabei, die trägt ja nur die Lasten, die Gewinne, die sammeln die Privaten in der Regel ein, und trotzdem fängt jede Stadt wieder von vorne an, genau auf dieses Pferd zu setzen. Unter Stadtplanern gibt es in dem Zusammenhang oder auch unter Stadtpolitikern in Diskussionen häufig so das Wortspiel, dass es gilt, den Tiger zu reiten, also diesen kräftigen Tiger der des Kapitals, der Investitionen und so weiter. Und die meinen das positiv. Und auf der anderen Seite, ich kenne mich jetzt mit Tigern nicht so richtig gut aus, aber ich glaube, dass es eigentlich selten gelingt, einen Tiger tatsächlich zu reiten. Also da fällt man eigentlich auf die Nase. Aber das soweit denken die in der Regel nicht, wenn sie dieses Wortspiel gebrauchen. Und dann gibt es sozusagen als dritte Ebene, die hatte ich auch schon kurz angesprochen, in diesem Adaptieren von sozusagen vormals linken und protestbewegungsnahen Forderungen eben neue Formen des Regierens. Es gibt so eine kommunalen Governance-Regime, die da entstehen. Das heißt also mit Formen der Scheinintegration oder Beteiligung von Nachbarschaften oder nachbarschaftlichen Akteuren, oder was wir häufig jetzt hier hören, sind die zivilgesellschaftlichen Akteure und Gruppen, also wo niemand so genau weiß, wer das jetzt eigentlich sein soll, aber es ist immer ganz wichtig, dass die am Prozess beteiligt werden, wenn es irgendeine Entscheidung zu treffen gibt. Man könnte im Vergleich zum klassischen Verwaltungs-, Regierungs-, parlamentarischen Handeln sagen, das ist ein Entdemokratisierungsprozess. Also weil, wenn in solchen Partnerschaften mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und privaten Akteuren in irgendwelchen Runden, die niemand so richtig einschätzen kann, Entscheidungen getroffen werden, dann ist das was ganz anderes, als wenn ein noch so schlecht zusammengewählter Stadtrat über Dinge entscheidet und ein Protokoll darüber schreibt, was letztendlich allen zugänglich ist. Also das heißt, da gibt es so eine Verschleierungssituation. Auf der anderen Seite gibt es aber eben viele Akteure auch, die sagen, das ist aber auch unsere Chance. Also ins Stadtparlament wären wir nie gekommen, aber als zivilgesellschaftlicher Akteur dürfen wir mit an diesen Tischen sitzen. Also das heißt, das ist nicht so ganz bruchlos und widerspruchsfrei. Aber die Tendenz wollte ich auf jeden Fall genannt haben. Und zweitens, gibt es bei diesen neuen Formen des Regierens, da steht jetzt noch so ein schrecklicher Begriff, Konturen einer revanchistischen Stadtpolitik, und das ist aber in etwa das, was, also von ich ausgehe, dass Volker und Erik das auch schon relativ ausgeleuchtet haben, also eine Stadtpolitik, die Räume für bestimmte Interessengruppen der Stadt sichern will, die aus bestimmten Entscheidungsprozessen, aber auch aus ganz bestimmten Stadträumen abweichendes Verhalten herausbekommen will, also die so eine Revanchismus im Sinne von einer Rückeroberung sozusagen durch Mittelklasseinteressen letztendlich vollzieht. Diese drei Aspekte, das war der Versuch nochmal an die vorherigen Veranstaltungen anzugreifen, die skizzieren so in etwa sozusagen die aktuellen Stadtentwicklungsbedingungen und habe ja schon versucht, auch so ein paar Probleme und Herausforderungen da mit zu verbinden, und letztendlich ist es sozusagen diese neue Form der gesellschaftlichen Entwicklung oder die neue Form der Urbanisierung, die dahinter steht, die letztendlich zu diesen Right to the City, Recht auf Stadtkampagnen geführt hat, sozusagen das erste Mal richtig bewusst aufgegriffen im Zuge einer Protestbewegung. Was lachst du? Silvia. Ah, okay. Hallo Silvia. sozusagen das erste Mal als sozusagen Mantra einer Bewegung taucht das 2006 in New Orleans auf. Und in New Orleans, das erinnert sich vielleicht der eine oder die andere, das war diese schreckliche Flutkatastrophe in dieser amerikanischen Großstadt, die einerseits so ein im Prinzip eine Naturkatastrophe war und diskutiert wurde. Und was aber viele Bewohner und gerade die farbigen Bewohner der Sozialsiedlungen in New Orleans beschreiben, ist, dass es eigentlich gar keine Naturkatastrophe war, sondern die haben große Texte darüber geschrieben, dass es eigentlich so eine Post-Katrina-Katastrophe des Wiederaufbaus gegeben hat. Also es, wer sich erinnert, große Teile der Stadt galten dann als zerstört und alle, weiß nicht, da wurde Geld gesammelt überall auf der Welt und es gab Notprogramme und ein paar sehr pfiffige und mit dem Immobilienmarkt sehr eng verbandelte Stadtplaner haben gesagt, eigentlich ist das die Riesenchance. Wir können New Orleans jetzt völlig neu aufbauen. Also wir sind sowieso alle erstmal weg, die mussten ja evakuiert werden. Und sind dann Pläne gemacht worden für den Wiederaufbau, der eigentlich als sozusagen Zeichen einer widerständigen, sich der eigenen Geschichte bewussten Stadt thematisiert wurde. Und wenn man sich diese Pläne aber im Konkreten angeschaut hat, und das haben die Betroffenen sehr deutlich gemacht, weil es da um ihre Wohnung ging, dann hat man festgestellt, dass fast alle preiswerten Wohnungen, egal ob die von dieser Flut tatsächlich betroffen waren oder nicht, die sollten abgerissen werden und durch neue Häuser ersetzt werden. Also ein ganz, ganz alter Plan, den der Immobilienmarkt in New Orleans schon lange hatte, der aber nicht umsetzbar war, nämlich die Stadt den Bedürfnissen einer weißen Mittelklasse anzupassen, der konnte nun umgesetzt werden. Und gegen diese Wiederaufbaupläne, die also als die eigentliche Katastrophe von New Orleans beschrieben werden, von den Bewegungen, die sich darum entwickelt haben, die haben das aufgegriffen und haben dann in so Stellungnahmen, wie in diesem Zitat hier zu lesen, gesagt, so, also wir haben das Recht der Rückkehr in unsere Städte und wir haben ein Recht auf unsere Straßen, auf unsere Nachbarschaften und wir wollen halt eine Stadt, die sozusagen den Menschen dient und nicht dem Kapital. Und we all have the right to the city. Also, und das war so ein bisschen diese Geburtsstunde und dieses right to the city von den erst ganz kleinen Nachbarschaftsinitiativen in New Orleans, die ist seit 2006 zu einer richtig landesweiten Kampagne in den USA angewachsen. Und es gab noch im Dezember des Jahres 2009 eine erste große nationale Konferenz, wo 60, 70 Nachbarschaftslokale, also Nachbarschaftsorganisationen, lokale Organisationen aus ganz verschiedenen Bereichen zusammengekommen sind und so eine landesweite Allianz der Right to the City Bewegung gegründet haben und sich auch so ein Manifest gegeben haben. Das kann man alles auf der Webseite von der Right to the City Alliance nachlesen. Und ich habe hier mal ein paar sozusagen Grundprinzipien dieser Bewegung zusammengetragen, dort sozusagen mit dem Rechtsbegriff verbunden sind und die gleichzeitig aber auch zeigen, was für vielfältige Themen diese Right to the City Bewegung da aufgreift. Also da ist, wie schon in dem New Orleans Beispiel angeklungen, das Recht auf Wohnen. Das ist jetzt hier sehr verkürzt. Da geht es immer das Recht um angemessenen Wohnraum, um preiswerten Wohnraum, um Zugang zur Wohnungsversorgung. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen Recht auf dauerhaftes öffentliches Eigentum für bestimmte Versorgungseinrichtungen, für Infrastrukturen, weil auch in den USA die Erfahrung ist, dass privates Eigentum an Infrastrukturen letztendlich zu Versorgungsdefiziten oder zu sozialen Ausgrenzungsprozessen führt. Sie wollen Recht auf ökonomische und ökologische Gerechtigkeit. Sie wollen ein Recht auf Unversehrtheit vor Polizei und Staatsgewalt. Da sind wir vielleicht so ein bisschen an diesem Thema mit den Videoüberwachungen und mit den verschärften Sicherheitsgesetzen sozusagen dran. Sie wollen Rechte für Einwanderung und für Migranten haben. Sie wollen Recht auf öffentliche Infrastruktur und Dienstleistung, also das Recht auf Wohlfahrtsleistung durch den Staat. Und dann ganz klassisch, das hat sich ja durch alle Phasen eigentlich der Stadtbewegung durchgezogen, das Recht auf Teilhabe und Mitbestimmung. Dann sind da noch so ein paar andere, die aber für so einen internationalen Kontext nicht so ganz sinnvoll sind. Das Interessante, wenn man sich jetzt sowas anguckt, ist zum einen, also dass in diesem Recht auf Stadt dieser Rechtsbegriff dabei ist. Für linke und partizipatorische Bewegungen galt es ja lange Zeit als Gesetz, dass das Recht immer das Recht der Herrschenden ist und dass das also gar keine Instanz ist, an der man Dinge einklagen kann oder in der man auf die man sich beziehen kann. Und was aber in den konkreten Kampagnen, die auch von der Right to the City Alliance organisiert werden, deutlich wird, ist, dass es da gar nicht um einen juristisch einklagbaren Anspruch von irgendwas gibt. Also die wollen nicht, dass in irgendeiner Verfassung das Recht auf Wohnen hingestellt wird, sondern unter Recht verstehen sie die Legitimität von dieser Forderung, die sie haben. Und da sind wir so ein bisschen bei diesen moralischen Ökonomien, die sich ja auch immer gesagt haben, also selbst wenn das jetzt als Gesetzesbruch wahrgenommen wird, wenn wir hier eine Plünderung organisieren oder die Mühle anzünden, letztendlich ist es eine Legitimität, die sie beziehen. Und dieses Recht auf Stadt ist vielleicht so eine Quelle dieser Legitimität. Ein zweiter Aspekt ist das Recht auf Stadt. Eine so große Bandbreite aufweist, also wie diese vielen Einzelpunkte jetzt hier auch schon deutlich machen, dass sich so klassische Einpunktbewegungen, die sonst ganz selten miteinander zu tun hatten, also die Kämpfe von sozusagen Migranten ohne Papiere und die Auseinandersetzung von großen Mieterorganisationen, die sehen sich sonst in ihrem Alltag relativ selten, wenn man das aber als Recht auf Stadt zusammenfasst, was auch diese Allianz versucht, also diese Allianz, dann kann man da Verbindungsmöglichkeiten ziehen zwischen diesen verschiedenen Bewegungen, die vorher nicht gezogen waren. Das wird auch von allen, die daran beteiligt sind, als sozusagen eine sehr, ja, als ein positiver Effekt oder als so ein Teil dieser Aufbruchstimmung beschrieben. Und gleichzeitig kann man mit dem Recht auf Stadt so wie es dann in den vielen Einzelbereichen durchdekliniert wird, letztendlich auch diese Globalisierungsaspekte wieder mit reinbringen, weil das hatte ich ja versucht zu erzählen, die Stadtentwicklungsbedingungen, die sind eben ohne die globalen Rahmenbedingungen und globale Finanzströme, Akteure etc. überhaupt nicht mehr denkbar. Das heißt also, dass dieses Right to the City oder Recht auf Stadt zu so einem Mantra wird, an dem sozusagen sehr viel Bewegung gebündelt werden kann. Gleichzeitig ist es eine relativ unverbrauchte Forderung oder Parole. Also es ist sozusagen jetzt nicht belastet mit verschiedenen vielleicht früheren sozialen Bewegungen, die durch irgendwelche Dinge in Misskredit geraten sind. Also niemand sagt da, wir wollen den Sozialismus, obwohl wenn man mit vielen von denen redet, dann sagen die, wir kommen eigentlich aus einer sozialistischen Bewegung. Also das sind so Aspekte, aber also auch nicht in allen Teilbereichen von diesen sozusagen Right to the City Movements. Dann habe ich mal versucht zu gucken, ob diese Forderung oder diese Vielfalt dieser Recht auf Stadtbewegung, die es jetzt erstmal in den USA gibt und die dort sozusagen sehr stark von auch migrantischen Organisationen geprägt sind, die sozusagen entweder um ihre sozusagen Dokumentierung oder sozusagen Legalisierung des Aufenthaltsstatus kämpfen oder mit verschiedenen Diskriminierungen zu kämpfen haben, die überwinden wollen, deshalb dieses Recht auf Nichtausschluss und Teilhabe für sie wichtig ist. Und in Europa und auch in Deutschland gibt es eigentlich dieses Right to the City als oder Recht auf Stadt als Mobilisierungskonzept noch gar nicht so richtig, obwohl, glaube ich, so in den letzten anderthalb Jahren sozusagen Dutzende Veranstaltungen, Konferenzen mit dem Titel angefangen haben, aber das war häufig eher so ein Sprechen darüber als ein das selber einfordern wollen, sich selber organisieren dazu. Also so ähnlich wie wir das jetzt hier auch machen. Also wir heißen ja auch Right to the City, soziale Bewegung in den Städten und sind jetzt noch keine Teilgruppe einer großen Bewegung, sondern können da ein paar Anregungen gewinnen. Und was ist aber in Europa relativ gut organisiert, in verschiedenen Netzwerken zwischen Mieterorganisationen, zwischen Obdachlosen Organisationen, gibt es sowas wie ein Recht auf Wohnen. Also das ist eine Bewegung, die sich auch in den letzten 2-3 Jahren relativ stark entwickelt hat. Also da kann man verschiedene Projekte benennen, also Fianzas zum Beispiel, das ist so ein internationales Netzwerk von Obdachlosenorganisationen. Das gibt dieses HIC, Habitat International Coalition, die in relativ vielen Ländern aktiv sind, die Wohnungskämpfe verbinden. Es gibt in Frankreich eine ganz, ganz starke Bewegung zusammen mit den Sans-Papiers, also den Papierlosen, eine Wohnungsversorgung zu organisieren. Also die besetzen dann zusammen Häuser oder teilweise öffentliche Gebäude, die gerade leer stehen, um da eine Wohnungsversorgung zu organisieren. Die haben im letzten Jahr das in einem ehemaligen Bankgebäude das Ministerium der Wohnungskrise sozusagen eröffnet mit so einer Besetzung und koordinieren von dort aus sozusagen ihre Aktionen. Also, und das ist dort ein sozusagen starkes Thema in den großen Städten, aber eben auch mit so einer Tendenz, dass verschiedene Gruppen von sozialen Bewegungen da zusammengeführt werden. Es gibt ganz klassisch in Europa teilweise auch mit diesem Recht auf Wohnen sozusagen angebunden, so eine Aneignung von preiswerten Wohngelegenheiten. Also das schließt so ein bisschen vielleicht an die Veranstaltung zu den Hausbesetzungs- und Hausbesetzerinnenbewegungen an. Es gibt aber auch diesen Kampf gegen Abriss von preiswerten Nachbarschaften. Wenn man die Türkei schon zu Europa zählt, dann gibt es da aktuell gerade in Istanbul eine sehr, sehr starke Bewegung, weil da diese Gecikondos, also diese informell entstandenen Siedlungen, die aber schon eine teilweise 40-, 50-jährige Geschichte haben, also es sind richtig festgebaute Stadtteile, die bloß keinen richtig formellen rechtlichen Status haben. Und da wird sich gegen die Abrisse gewehrt, die da stattfinden. Oder wer in den Nachrichten vielleicht diese sozusagen rassistischen Räumungsstimmungen und Stimmungsmache gegen die Sinti- und Roma-Siedlung in Rom verfolgt hat. Also die hantieren auch mit diesem Recht auf Wohnen, wenn da Bewegung in Gang kommt. Und eine vierte Ebene, die es in diesem Recht auf Wohnen gibt und die sozusagen eher so klassische Bewegungs- und Politikmodi aufgreift, ist so eine Forderung nach sozial orientierten Wohnungspolitiken in den Ländern, aber auch auf der EU-Ebene gibt es dann Versuche, da Gespräch mit den zuständigen Kommissaren der Europäischen Kommission Kontakt aufzunehmen, oder die Treffen der Bauminister der Europäischen Union sind jetzt mehrfach schon sozusagen Gegenstand von Protestbewegungen gewesen in Barcelona, wo es einen sehr, sehr angespannten Wohnungsmarkt und eine sehr starke Bewegung gegen städtische Spekulation gibt, musste vor anderthalb Jahren oder zwei Jahre ist es jetzt schon her, das Treffen der europäischen Bauminister sogar abgebrochen werden, weil die Proteste da bis in die Hotel Lobby schon eingedrungen waren. In Leipzig im letzten Jahr, wo das Nachfolgetreffen war, gab es immerhin einen runden Tisch mit verschiedenen Mieterorganisationen und anderen sozusagen wohnungspolitischen Akteuren, die da ihre Forderungen vorbringen konnten. Also nur um so ein bisschen aufzuzeigen, dass die, also dass dieses Recht auf Wohnen vielleicht sowas wie, weiß nicht, die kleine Schwester oder so von diesen Right to the City-Kämpfen in den USA ist, die es aber schon gibt und wo man sich sozusagen überlegen kann, inwieweit kann man sich darauf beziehen, wenn man sozusagen selber in den Städten aktiv wird. Jetzt habe ich hier nochmal versucht, jetzt sozusagen von den USA nach Europa, nach Deutschland gesprungen und habe hier versucht, mal so ein bisschen die sozusagen stadtbezogenen Aktivitäten, die es so sagen wir in den letzten zwei, drei Jahren vermehrt gibt oder die stattfinden, einfach nur mal aufzulisten. Und wir sehen dann an dieser Liste schon, dass sich das eigentlich mit so einer Recht auf Stadt-Kampagne von der Vielfalt her sozusagen ganz gut passen würde, dass es das aber in der Form noch nicht gibt. Es gibt in relativ vielen Städten in den letzten Jahren diese Anti-Gentrification, Anti-Aufwertungskämpfe, also vor allen Dingen in Berlin, aber auch in Hamburg oder Frankfurt, also vor allen Dingen dann in Städten mit sehr angespannten Wohnungsmärkten, spielt das eine große Rolle, wenn durch Sanierungsmaßnahmen bisher preiswerte Viertel so aufgewertet werden oder eine Umwandlung von Miet- und Eigentumswohnungen stattfindet, dass die ursprünglichen Bewohnerinnen da dann vertrieben werden. Es gibt, das ist jetzt auch nur sozusagen an Beispielen benannt, relativ viele Proteste gegen ganz konkrete Großprojekte, wie diese internationale Bauausstellung in Hamburg-Wilhelmsburg, die also da die ganze innere Elbinsel umstrukturieren wollen. Vielleicht hier auch bekannt diese Proteste, die ja bisher relativ erfolgreich verlaufen sind gegen Mediaspree, also so ein großes Investitionsprojekt entlang der Spreeufer in Friedrichshain-Kreuzberg, also mitten in der Stadt, wo bisher so Industriebrachen vor allen Dingen sind und leerstehende Grundstücke, die dazu sozusagen einem Schwerpunkt der Kreativwirtschaft ausgebaut werden sollen. Und die Nachbarinnen in den Wohngebieten drumherum eben negative Folgen befürchten und deshalb dieses Projekt jetzt erstmal durch einen Bürgerentscheid zurückgewiesen haben. Es gibt auch in Erfurt, aber in vielen anderen Städten diese sehr klassischen Auseinandersetzungen um Freiräume. Das können Hausprojekte sein. Dann die nächste Veranstaltung, da geht es ja um dieses Community-Gardening-Konzept, also Nachbarschaftsgärten ist in vielen Städten so ein Prozess, also wo es relativ viele Initiativen gibt. Und wenn man sich mal, weiß nicht, ein bisschen Zeit nimmt, am Computer im Internet zu gucken, dann wird man feststellen, dass es also eine ungeheure Vielfalt an solchen kleinen Projekten, also an Hausprojekten, an Wagenburgen, Nachbarschaftsgärten, Freiräumen, Proteste gegen Bebauungspläne von Grünflächen etc. gibt, die häufig in einem sehr, sehr kleinen lokalen Rahmen ausgefochten werden und kaum bekannt werden dadurch. Dann gab es stadtbezogen relativ viele Antiprivatisierungskampagnen, am bekanntesten wahrscheinlich auch die der Bürgerentscheid in Freiburg, wo ja mit großer Mehrheit der versuchte Verkauf der Wohnungsbaugesellschaft verhindert werden konnte, aber auch der Bürgerentscheid in Leipzig zum Verhinderung Verkauf oder Teilverkauf der Stadtwerke würde dahin kommen und dann lässt sich das sind dann nicht immer Bürgerbegehren oder Volksentscheide, aber als Thema in ganz, ganz vielen Kommunen und Städten wiederfinden, dass es da einen Protest gibt oder mindestens unter den politischen Akteuren eine Auseinandersetzung. Ein fünfter Aspekt, den es in den letzten Jahren gab, der sozusagen gerade in vielen Diskussionen häufig unter den Tisch fällt, sind so Antidiskriminierungskämpfe. Ich habe hier jetzt nochmal diese Proteste gegen die Residenzpflicht oder gegen die sozusagen unwürdige Lagerhaltung von Migrantinnen aufgeführt. Da würden sich aber auch sozusagen bestimmte Ausgrenzungen von Jugendlichen oder von bestimmten Subkulturen aus den öffentlichen Räumen vielleicht sozusagen mit anschließen, also die dann unten auch nochmal unter diesem Stichwort öffentliche Räume und Thematisierung von Überwachung aufgeführt sind. Es gibt ja relativ viele, weiß gar nicht, wie man die nennt, so Kamerainitiativen, also in relativ vielen Städten so kleine Gruppen, die wirklich Karten herstellen, wo sie sagen, das sind die Orte, an denen Videokameras von privaten Betreibern oder auch von der Polizei den öffentlichen Raum überwachen und versuchen, über so eine Aufklärungskartografie sozusagen ein Bewusstsein dafür zu schaffen und dann natürlich sozusagen die ganz klassischen sozialpolitischen Auseinandersetzungen, die rund um Hartz IV, da speziell auf die Stadt bezogen, diese Frage der Wohnungsversorgung. Es gibt ja diese Diskussionen der Übernahme der Kosten der Unterkunft. Also wer sich mit Hartz IV ein bisschen auskennt, weiß, dass das für ganz viele davon betroffene Bedarfsgemeinschaften tatsächlich ein Problem ist. Also neben dem Grundproblem, dass sozusagen auch der Regelsatz natürlich sozusagen nicht den Ansprüchen an eine Grundversorgung entspricht, gibt es aber dazu ja diese Grenze der Kosten der Unterkunft, die in vielen Städten vor allen Dingen mit angespannten Wohnungsmärkten auch dazu geführt haben, also dass Leute, die von Hartz IV betroffen sind, dann ihre Wohnung wechseln mussten oder Zimmer, die sie hatten, untervermieten mussten. Oder aus Sachsen ist ja dieses Beispiel bekannt geworden, wo dann ein Zimmer vom Amt verschlossen wurde, weil die Wohnungsgröße zu groß war, also so, wo man, naja, also das sind so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob man noch über moralische Empörung zu einer moralischen Ökonomie kommt, aber ein Ansatz wäre es zumindest. Okay, also das heißt, was ich mit dieser Übersicht vor allen Dingen sagen will, ist, dass es eigentlich eine sozusagen, also wenig vernetzte und wenig organisierte, aber eigentlich eine relativ vielfältige sozusagen Szene von städtischen Bewegungen auch in Deutschland gibt, die sozusagen vielleicht über den Rahmen von gemeinsamen Diskussionen oder Debatten eine Menge voneinander lernen könnte oder in den Austausch treten kann. Um sagen noch so ein bisschen Visionen und Perspektiven, dann bin ich auch fast zu Ende, zu bringen, hatte ich gesagt, einen Teil von den aktiven Gruppen in diesen Right to the City Bewegungen in den USA haben sozusagen ein ganz eigenes Verständnis von Sozialismus, was sie damit reinbringen. Und ich habe hier mal so eine Art Manifest oder weiß nicht, also so Forderungskatalog, Vorschläge für einen Munizipalsozialismus, so haben die das genannt, also eine Art, also die Sozialisierung der sozusagen kommunalen Verhältnisse, also die wollen nicht gleich den ganzen Staat stürzen, sondern sind als Nachbarschafts- und Stadtteilbewegung sozusagen darauf ausgerichtet, die Kommunalpolitik zu verändern. Das ist die Tenants and Workers United, also eine sozusagen quasi gewerkschaftliche Organisation, die Mieterinnen und Arbeiterinnen in Virginia organisiert und die haben gesagt, also ihre Forderungen an die Kommune und wenn sie da was zu sagen hätten und sie hätten gerne was zu sagen, dann wäre das in etwa sozusagen folgende Programmliste, also es könnte auch so ein bisschen vielleicht als Handlungsanleiter oder Handlungsanregung für sozusagen linke Kommunalpolitik gelten. Die haben gesagt, so, sie wollen Community Control für die öffentlichen Finanzen haben. Also das heißt, sie wollen, das heißt erstmal Einblick und Transparenz, aber gleichzeitig eben auch sozusagen eine eher öffentliche, nachbarschaftliche Kontrolle über die Ausgabe dieser Finanzen. Daran gebunden ist dann häufig diese Vorstellung Beteiligungsbudgets. Da gibt es inzwischen, also so in Porto Alegre in Brasilien funktioniert ja eine ganze Stadt auf dieser Basis. Da kann man sozusagen, funktioniert, aber also da gibt es Experimente damit, also eine ganze Stadt, also den Haushalt einer ganzen Stadt so zu organisieren. In Deutschland gibt es einzelne Experimente in Einzelkommunen oder in Stadtbezirken, an denen Teile des öffentlichen Haushalts in solche partizipativen Budgets gepackt werden. Das aber ist eine Forderung, die die mit aufgestellt haben. Sie haben gesagt, so, das wäre so ein Instrument, das müsste man ausbauen. Sie haben dann gesagt, schön wäre, wenn die Kommunalverwaltung als Organisator gegen das globale Kapital agieren würde. Da fragt man sich erstmal, wie soll denn das funktionieren? Und das klingt sozusagen da jetzt fast größer, als der tatsächliche Vorschlag dahinter ist. Aber die sagen letztendlich, sind die Kommunen wie alle anderen Akteure sozusagen den Zwängen dieser Globalisierung unterworfen. Und es ist völlig ausgeschlossen, dass man mit einer Kommunalpolitik, also sich dieser Globalisierung vollständig entzieht. Also die macht ja vor Erfurt oder vor Virginia oder vor Berlin nicht Halt. Und so. Und dass das sowieso so ein Kampf gegen Windmühlen wäre. Und wenn das schon so ist, dann sollte die Kommunalverwaltung aber Verantwortung dafür übernehmen, dass die Bewegungen, die sich sozusagen gegen die Globalisierung richten, dass die Räume bekommen, dass die Gelder bekommen, dass Veranstaltungen organisiert werden, dass Orte zum Treffen, zum Kommunizieren von den Kommunalverwaltungen zur Verfügung gestellt werden, dass vielleicht Kommunalverwaltung als Teil von solchen großen Netzwerken bundesweite nationale Treffen mit organisieren. Zum Teil, weiß nicht, haben wir das in dieser Sozialforumsbewegung, kann man das so ein bisschen verfolgen. Also da findet das sozusagen immer für so diese ein, zwei Wochen, an denen das Sozialforum dann stattfindet. Weiß nicht, in Erfurt war es nicht ganz so gelungen, aber wenn wir jetzt nach Malmö schauen oder auch die Sozialforum in Paris oder London angucken, wo dann die Stadtverwaltung Schulen, Schlafplätze etc. Mit zur Verfügung stellt. Also da könnte man sagen, das wäre so eine temporäre Funktion als Organisator, als zur Verfügungsteller, Facility Manager für Proteste etc. Also das wäre so eine Forderung, die kann man sozusagen lokalpolitisch dann aushandeln, und das ist auch die Forderung zu sagen, so, die stehen in der Verantwortung, bestimmte Räume zur Verfügung zu stellen, also gerade dann in Kommunen, wo es vielleicht auch linke Mehrheiten gibt. Dann gibt es diesen Vorschlag dann gerade im sozusagen öffentlichen Sektor, also so er dann noch besteht, ganz bewusst weiß nicht, ihre Einstellungsentlohnungspraxis mit Vorbildfunktion zu begleiten oder durchzuführen. Das heißt also, dass im öffentlichen Sektor natürlich Tariflohn gezahlt wird, dass da eine bestimmte bewusste sozusagen Einstellung entgegen den üblichen Diskriminierungen am Arbeitsmarkt erfolgt, also dass Migranten bevorzugt werden, dass Frauen mit Kindern kein Hindernis sind, sondern sozusagen eigentlich eher ein Grund dafür, dass sie eingestellt werden etc. Also das wäre so eine Vorstellung, wo man sagt, da kann die Kommune sozusagen selber auch Teil von so einer städtischen Vision werden. Das ist dann da mit diesem Mainstreaming, also das sind vielen Sachen eben Fragen der sozusagen geschlechtertypischen Unterdrückungsverhältnisse des Rassismus und anderer Unterdrückungsformen sozusagen immer mitgedacht werden. Das muss man sich ja dann vor Ort jeweils ausdefinieren, was das konkret heißen soll. Und eine Unterstützung von Kooperativen, das heißt also von vielleicht genossenschaftlichen, vielleicht selbstorganisierten, vielleicht sozusagen noch gar nicht genau definierbaren Organisationsformen, die vielleicht dann die Chance haben, sich aus diesem Finanzmarkt und sonstigen Zwängen eines globalisierten Kapitalismus ein Stück weit zu entziehen, dass also Kommunen Verantwortung haben, so eine Experimente und Versuche zu unterstützen, und dann für die Situation in den USA relativ wichtig war die Forderung nach sogenannten lokalen Migrationsregimen, und das Gemeint ist damit, dass es inzwischen 120 Städte in den USA gibt, darunter auch so große Metropolen wie Los Angeles oder New York, die in ihren städtischen Verwaltungsrichtlinien festgelegt haben, dass alle Daten, die im Zuge der Stadtverwaltung von Migranten und auch illegalen Migranten entnommen haben, auf keinen Fall an die Bundesbehörden ausgeliefert werden, die ja für die Abschiebung zuständig sind. Das heißt, es ist also ein Kooperationsverbot städtischer Verwaltung mit dem sozusagen nationalen Migrationsregime oder Abschieberegime, was es gibt. Und da gibt es in Europa inzwischen auch einzelne Beispiele, in Rotterdam und in Barcelona, also um zwei große Städte zu nennen, wo die Stadtverwaltung zwar nicht so eine klare Antikooperationsverordnung ausgegeben haben, aber Wege finden, mit sozusagen einer großen Zahl von illegalisierten Migranten, also da Zugang zu städtischen Versorgungsleistungen und so weiter zu organisieren, ohne das an die zuständigen Ausländerbehörden weiterzuleiten. Also das fand ich sozusagen, also kann man tatsächlich eine Menge von lernen, auch von den konkreten Politikvorstellungen, die da entwickelt wurden. Wenn man das dann sozusagen alles zusammenfasst, letzte Folie, also was haben wir heute gelernt, was habe ich auch gelernt beim sozusagen Zusammenschreiben des Vortrags, in ganz, ganz vielen Bereichen eine Repolitisierung der Stadtentwicklung ist eigentlich möglich. Das klingt jetzt ein bisschen zirkulär, weil ich ja zum Anfang gesagt habe, also alle Stadtentwicklung ist immer mit den gesellschaftlichen Konfliktlinien verbunden und ist immer das Ausdruck, also der Ausdruck von politischen Kräfteverhältnissen und das Ergebnis von politischen Auseinandersetzungen. Aber in der Regel sehen wir das ja nicht so, nehmen wir das ja nicht so wahr. Also, wenn über die Stadt geschrieben und gesprochen wird, dann ist die schön oder hässlich oder da wird nach ästhetischen und sonstigen Kriterien geguckt, aber ganz selten wird gesagt, so, die Stadt ist ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Aber in diesen verschiedenen Konflikten, die wir aufgemacht haben oder die es in den Städten gibt, da scheint mir sozusagen schon eine gewisse Hoffnung drin zu stecken, dass man so eine Repolitisierung von einem ursprünglich politischen Thema, was also aber verschleiert wird, dass das möglich ist. Wichtig wäre eben der Versuch und dazu bietet sich Stadt so als eine relativ grobe Hülle an verschiedene Themenfelder und eben auch verschiedene Gruppen und Akteure miteinander zu verbinden. Ich glaube, dass in städtischen Auseinandersetzungen, das ist der dritte Punkt, relativ wichtig ist zu sehen, dass natürlich alle, die in den Städten wohnen, sozusagen ihr eigenes Düppchen auch gerne kochen und dass viele Stadt- und Nachbarschaftsbewegungen, Bürgerinitiativen sozusagen sehr spezielle eigene Interessen verfolgen. Also in englischen Sprachgebrauch gibt es dieses NIMBY, Not in my Backyard, Bewegung, also sozusagen nicht in meinem Hinterhof, also Bürgerbewegungen, die sagen, hier nicht noch die schwarze Schule irgendwie in unserem schönen weißen Stadtquartier, wir wollen nicht das Gefängnis oder die sozusagen Krankenanstalt für die AIDS-Kranken bei uns haben und da in der Regel die Mittelklasse sozusagen einen sehr, sehr mobilisierungsfähigen Charakter sich auch erweist und das deshalb auch kein Zufall ist, dass sozusagen städtische Funktionen, die eher zur Belastung für Nachbarschaften werden, in der Regel in der Nähe von benachteiligten Nachbarschaften sind, wo eben diese artikulationsfähige Mittelklasse nicht zu Hause ist. Und das, denke ich, müsste so eine linke, visionäre Stadtpolitik eigentlich umdrehen, müsste sagen, also thematisch gibt es so eine Art Protagonismus der Ausgegrenzten. Also die, die benachteiligt sind, die müssen bevorzugt werden. Also weil gerade auch in diesem Versprechen von Beteiligungsgremien und zivilgesellschaftlichen Engagementen, wo alle was reinbringen können und dann wird in Planungsworkshops darüber verhandelt, da ist ja das Ergebnis immer, dass die, die mehr soziale und kulturelle Kompetenz mitbringen, sich mit ihren Interessen dann da besser durchsetzen. Das heißt also, das kann nicht das Mittel sein und deshalb sollte man eher so einen Protagonismus, also eine Bevorzugung von Ausgegrenzten mit auf der Agenda haben. Also und das ist insofern ein heikler Punkt, weil es sich beim Kampf um politische Mehrheiten, muss man das natürlich dann auch durchstehen und muss sagen, das ist eine bewusste Entscheidung, dass wir an der Stelle ein Gesetz oder bestimmte Ausgaben wollen, die die sonst diskriminierte Gruppe von Migranten bevorzugen, weil die sonst immer unter den Tisch fallen. Also damit macht man sich dann auch nicht nur Freunde gleichzeitig, und das ist eben die Chance bei solchen Stadtbündnissen, kann man breite Bündnisse machen. Ich habe im Zusammenhang mit so diesen amerikanischen Bewegungen ein paar Mal im Gespräch mit den Leuten so einen Begriff von Numeral Majority Movements gehört und habe gedacht, was heißt, also da sind irgendwie die Bewohner von sozialen, also der Sozialwohnungsbauten, da sind die ausgegrenzten, illegalisierten Migranten, da sind die Schwulen und Lesben, die sich diskriminiert, also die diskriminiert werden, da sind die Punker, die kein Bier mehr trinken dürfen, und dann reden die von neuen Mehrheitsbewegungen und haben sozusagen mir aber sehr deutlich gemacht, dass das ein ganz guter Trick ist, also sozusagen auch rhetorisch und letztendlich aber auch die Kräfteverhältnisse widerspiegelt, zu sagen, wir wollen hier nicht als kleine Einzelgruppe unser kleines Stückchen von der Stadt haben, sondern aufzutreten und zu sagen, wir sind die Mehrheit, wir sind die Stadt, die jetzt das Recht hier einfordert. Und also das ist nicht, mir ist noch keine gute Übersetzung ins Deutsche eingefallen für dieses sozusagen deutliche Anspruchsdenken, zu sagen, also die Stadt gehört uns und uns sind wir alle. Also irgendwie in so einem Zusammenhang, also zu sagen, also wer sind die neuen Mehrheiten? Das ist so eine Frage, die man wahrscheinlich diskutieren könnte. Dann als fünften Punkt, jetzt Stichwort, habe ich irgendwie sowas wie neuen Internationalismus aufgeschrieben, dass, wenn man sich auf diese Stadtprozesse bezieht, und da gibt es auch schon ganz gute Beispiele für, dann eben auch so transnationale Bündnisse und Kampagnen möglich sind, und die sozusagen gar nicht so sehr diesen paternalistischen Beigeschmack von traditionellen Solidaritätsbewegungen haben, sondern die durchaus in einem relativ gleichberechtigten Geben und Nehmen stattfinden können. Und so Beispiele dafür wären, dass es in Kalifornien eine sehr, sehr starke Bewegung gab von Putzkräften, die sozusagen da unter sehr, sehr schlechten Arbeitsbedingungen, schlechten Entlohnungsbedingungen gearbeitet haben, einen Streik und Protest organisiert haben, letztendlich gegen die Firmen, die sie beauftragen. Und die sind in der Regel von den Besitzern der Immobilien sozusagen zum Putzen dieser Immobilien beauftragt worden. Und da war es ein großer Vorteil, dass das global agierende Finanz- und Immobilienmultis waren, weil dann zum Höhepunkt dieser Kampagne in ganz vielen europäischen Städten nämlich spektakulär von Unterstützergruppen deren Büros in den europäischen Metropolen, also wo die Putzkräfte besser bezahlt werden, besetzt wurden und gesagt wurde, so, ihr schickt jetzt hier das vorbereitete Protestfax an eure zentrale Einheit, sonst findet hier der Geschäftsbetrieb nicht statt und wir hetzen euch die Presse auf den Hals. Und sozusagen, die hatten natürlich hier in Deutschland oder in Großbritannien oder Frankreich ein ganz anderes Image, eben nicht das Image irgendwie des hässlichen Ausbeuters, den sie in Kalifornien betrieben haben. Und das hat, also jedenfalls die Einschätzung von der lokalen Kampagne dort, dazu geführt, dass die Forderungen des Streiks relativ schnell dann erfüllt wurden, jedenfalls zum Teil. Also nur um ein so ein Beispiel zu nennen, oder ein anderes Beispiel wäre, wie gehen gewerkschaftliche Betriebsräte in großen Versorgungsunternehmen damit um, wenn nach einer Privatisierung der Eigentümer nicht mehr in Dortmund, sondern in London sitzt und man also zum Betriebsratssitzung in London organisieren muss, was du nicht immer machen kannst. Und auch da war es möglich, dass man eben über befreundete Organisationen dann Proteste vor Veolia, also so einem großen Wasserkonzern, der in dem Fall in London seinen Sitz hatte, organisieren konnte, um eine Forderung aus dem Ruhrgebiet Nachdruck zu verleihen. Also das sind so, also nur um so kurz anzutippen, also wie so transnationale Kampagnen aussehen könnten. Oder 2006 am 1. Mai gab es ja in den USA, auch wieder in Kalifornien vor allem, so einen großen Aktionstag, also so ein, war so als Marsch organisiert von sozusagen papierlosen oder von nicht registrierten Migranten für eine Verbesserung der Migrantenrechte, und die haben so eine Art Streiktag, also den Tag ohne die migrantische Arbeit organisiert in den USA, und das ist in ganz vielen lateinamerikanischen Städten aufgegriffen worden, wo die Leute gesagt haben, dann boykottieren wir für diesen Tag mal sozusagen die amerikanischen sozusagen Dependenzen in unseren Ländern. Und dann wurde, weiß nicht, McDonald's und andere sozusagen amerikanische Ketten wurden dann für diesen Tag bestreikt. Also einfach um so eine Verbindung zwischen sozusagen Kämpfen herzustellen, die traditionell eigentlich durch so eine 1000 Kilometer weite Entfernung eigentlich nicht gemeinsam stattfinden können. Also das nur um das anzuschubsen, und damit ist dann der sechste Punkt letztendlich auch schon so ein bisschen angenannt, also dass städtischer Widerstand, städtischer Prozess letztendlich immer von einer riesigen Vielfalt an Aktionsformen lebt. Also wir haben sozusagen ja auch im Laufe dieses kleinen Geschichtsvortrags von mir festgestellt, also dass das von der spontan entstehenden Unruhe über sehr institutionalisierte Formen, das fällt mir ganz schwer, dieses Wort auszusprechen, also über sehr institutionalisierte Formen der Regulierung bestimmter städtischer Bereiche funktioniert und dazwischen eigentlich jede erdenkliche Form des Protestes sozusagen möglich ist. Und wenn all dieses zusammenkommt, dann ist eine andere Stadt möglich. Das wäre es von mir.